Oh yeah. Rapid Woods 2015, 17. Juni, hey. Frühstens, 4.5. Wer zerstört, sollte aufbauen lernen. Für den Preis eines Schützenpanzers namens Puma von 8,85 Millionen Euro ließen sich 804 Brunnen in afrikanischen Dörfern südlich der Sahara erschließend. Denn in der Schule lernt man nicht, die eigene Haltung anzunehmen. Dort lernt man auswendig. Ja, einen Stock lernt man dann, den man sich in den Arsch schieben kann. Eine Partei beizutreten will ich auch nicht. Bis ich da konkret etwas umsetzen dürfte, ist auch die nächste Generation herangewachsen. Mit ihren eigenen Bedürfnissen, ja. Ich habe echt übelst oft das Gefühl, dass mich meine Großeltern regieren. Und sie sagten zu mir, damals, Junge, damals, mein Freund, ey, war selbst die Zukunft besser. Reibungslos war es vielleicht nicht ganz immer, ne. Aber damals war echt die Zukunft besser. Aber es war auch schon etwas schlimmer. Damals war doch echt die Zukunft besser. Reibungslos wie diese Geistershows. Rappst du so scheiße, dass du dir auf Zunge beißt. Sexy Hairstyle auf die Lunge. Oh Mama, Mama, komm verschwommen wie die Friedfische. Komm verschwommen wie die Paintball-Visiere. Im Binnenbild wie bei den Abschusscamps. Und scheiße eine Granate aus MW3, Attentäter, geradeaus GA36, Schacke, Peter. Spinnennetze bleiben hängen, auch wenn dir keine Spinne mehr drin wohnt. Alte Gesetze bleiben dämlich. Mich stressen Menschen in das fucking Gefängnis oder überholt. Endlich gebt den Gesetzen ein Update. Pflicht und richtet euch nicht nach ewig biblischen Age-Geschichten. Pfeffersprays wird in den USA durch auch in Deutschland ein Gesetz in unmittelbaren Zwang auszuüben. Panzertapes werfen Blickwinkel auf den unübermittelbaren Zwang, um es auszuüben. Groß wie die Hitler-Bunker, leg ich Riegerbos mit vielen Hose mit. Summer gebe Dope an Bros, deren Augen leuchten wie Warnwesten auf den Parkplätzen. Mitunter sind sie J-Lo, so süß wie Marshmallows, so grüß wie Sandeszucker. Da kriegst du Zahnschmerzen wie die Meth-Konsumenten oder Bordsteine fressen. Der Worldwide Camper vereinigt euch gegen mich. Anti-Keks ist free to play. Klaviere fliegen durchs Weltall und fotografieren Yellow Press. So 4, 6, 7, früher war selbst die Zukunft besser. Früher dachten alle, heutzutage würden wir die Welt verbessern. Und ihr werft alles in den Müll. Nur kein Kaugummi-Papier, da wird alles ausgebaut. Muskeln, Kaufkraft und Viren, der wird alles rausgebaut. Außer den Manieren, ich will das Game, ja nicht Adolf visieren. Aber manche sind so lame, ich lerne da assoziieren. Prag, Maxe, Gasmaske oder fossile Energien. Mobiles MP3. Ich bin so flüssig wie die Specksache. Ich fülle meine Rap-Tracks, Camelbacks und gestreckt mit dem Hammersack meine angedehnten Endex. Lade ich in die blanddrehenden Exes auf die Partys ein zum Splash. Und Leute, ich sticke sie in Raketenstellung und sie nennen mich Boom Boom wie das Eis hier. Jungfernhäutchen reißt, ich spritze sie ein paar Leis im 100-Wasser-Style. Und die Rapper wollen Welle machen, doch sie wird zu feucht wie das Tapetenwelle machen, dass die Schlagzeugfälle auf die Schnelle durch ihre Anwesenheit verspannten, so feucht, dass ihre Mom kam an und backte daraus einen Selterwasserkuchen mit ganz schönen Schuhen wie Sonnegups. Dein Besäufnis ist wie russischer Wodka. Es läuft einfach auf einen auf hinaus, aber meins doch auch. Deswegen, hey, lass uns was an die Kehle klopfen. Der Seriendieb verehrte Pferde. Ich stehle mir den Mustang und lass ihn stehen als Schmutzfang. Ich kann Frauen verstehen, denn ich hab das auch das Problem. Ja, man reduziert mich nicht auf Brüste, man reduziert mich auf die Stimme. Stimme aus dem Verkehr gezogen, in einem Meer aus Drogen. Dropshot, Hotknopf, Eildechse und die süße Sekretärin in Serbien lässt meine Spermien aus dem Verkehr ziehen, denn sie fielen unter das Kriegswaffengesetz. Peace, Pappen, Sex, Spielsachen heben, Stachel deren Rasse Pferden und nachts wachbleibenden Wasserwerfern. Lines hier hätte lässig in heftigen Tracks. Es klebt an dir wie Pech oder Semtex. Mach sie zu deine Augen und fühle dich selig. Spaß als Hashtag an die Keks bei WhatsApp, App oder Iron Stone, wenn es regnet. Ihr begegnet nem Weberknecht und bleibt heften wie Klebe geflasht. Der Kippe trippt, ich entgegne dem Stress mit Steine wie Tetris. Das Lines einebnet die Plagen aus dem Theben. Yeah, 2015.